irrsinnig langweilig, über große Zahlen zu reden. Ob der Kölner Dom 100 oder 200 Meter hoch ist. Irgendwo dazwischen. Wie viel mal schwerer die Sonne ist als die Erde. Viel schwerer. Wie viele Filme auf eine 500 Gigabyte Festplatte passen. Viele. Und weil es so öde ist, über große Zahlen zu reden, reden wir heute über sehr, sehr große Zahlen. Über Billiarden von Computerdaten, über Petabytes. Das Petabyte-Zeitalter. Suchen und finden bei 10 hoch 15. Von Maximilian Schönherr. In diesen riesigen, es ist eine Erweiterung der Sensorik, die wir bekommen, Web 2.0 Datenmengen. Sie stehen in einem Supermarkt. Ein Exaflop. Vor dem Leberwurstregal. Ich muss wissen, was ich dann später mit diesen Daten anfangen will. Die ersten Treffer interessieren. Tausende von Rechenkernen. Viele Petabyte. Ökonomische Konsequenzen. Bei der Deutschen Digitalen Bibliothek. Genau die Informationen herauszubekommen. Peter, da kommt jetzt das Semantik-Web. Das Interessante an dieser Datenmenge ist nicht, dass sie so groß ist, sondern welche Türen sie öffnet und welche Probleme sie dabei bereitet. Mit Gigabyte und Terabyte, der Kapazität moderner Festplatten, kann der normale PC-Anwender einigermaßen umgehen. Filme von einem Format in ein anderes umrechnen, Dateien finden, untersuchen, ordnen. Aber bei Petabyte versagen die Plattenspeicher. Es fallen so viele Daten an, man kann sie nicht mehr alle abspeichern und muss viele wegwerfen. Es versagen die Rechner. Mit ihren seit Jahren nicht mehr gestiegenen Taktfrequenzen von plus minus 3 Gigahertz. Bei Petabytes fehlt es an Verfahren der Auswertung. Um interessante Zusammenhänge zwischen den Daten zu finden. Und die Zusammenhänge sichtbar zu machen. Gib doch Grafikkarten. Ja, Grafikkarten. Lieblingsthema von Thomas Ertl, Leiter des Instituts für Visualisierung an der Universität Stuttgart. Wir sind heute in der Lage, einen standardmedizinischen Volumendatensatz, das können wir heute auf eine Grafikkarte laden. Aber die Echtzeitdaten von einem Herzscan passen nicht mehr auf die Grafikkarten. Und die Nachrichten von Facebook, Xing, Twitter, YouTube, Flickr erst recht nicht. Riesige Mengen an Informationen, die minütlich über das Web 2.0 preisgegeben werden. Das sogenannte Web 2.0, die großen Tratsch- und Verabredungs- und Kennenlernplattformen, auch Werkzeuge politischen Kampfs. Allein die 500 Millionen Mitglieder von Facebook werfen täglich Petabytes an Daten in die Welt des Internets hinaus. Uninteressant für die Welt? Uninteressant für die Wissenschaft? Die Daten in sozialen Netzwerken sind hochinteressant, weil sie einen Bereich unserer Gegenwart, unserer Wirklichkeit beleuchten, der bis jetzt eher wenig beleuchtet war. Stefan Wrobel, Professor für praktische Informatik in Bonn und Leiter des Fraunhofer-Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme, IAIS, in St. Augustin. Wir haben schon lange in der Wissenschaft Messgrößen aufgenommen und festgehalten. Wir haben schon lange im Bereich des Geschäfts Zahlenprozesse abgebildet, Einnahmen, Ausgaben, Kaufprozesse. Aber wir hatten lange Zeit kein in irgendeiner Weise präzises Abbild der sozialen Struktur unserer Gesellschaft, dessen, was Menschen zusammenhält, was sie miteinander verbindet. Wenn Sie da zurückblicken auf soziologische oder auch psychologische Studien vor 10 oder 20 Jahren, konnte man froh sein, wenn man diese über einige Dutzend oder über einige hundert Leute durchführen konnte. Heute bilden soziale Netzwerke auch diesen Teil unserer Realität zumindest ansatzweise ab, sodass das natürlich hochinteressante Informationen sind aus jedem Blickwinkel. Für die empirische Forschung sind das unschätzbare Werte, die da entstehen, weil wir viel mehr über den Zusammenhalt der Gesellschaft lernen können. Aber sie bieten auch enorme Potenziale für Dienstleistungen, für interessante Produkte, für Computer, die uns besser unterstützen können bei dem, was wir im Alltag tun wollen. Denn je mehr der Computer grundsätzlich über das weiß, was ich tun möchte oder was ich möglicherweise tun möchte, desto besser kann natürlich auch die Unterstützung sein. Philipp Heim, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart, versucht, die riesigen und komplett öffentlichen Datenmengen, die Menschen in aller Welt über YouTube und Twitter minütlich ins Internet hinauspusten, für Polizei und Feuerwehr aufzubereiten. In seiner Doktorarbeit beschäftigt sich Heim mit lokalen Katastrophen. Zum Beispiel Winnenden. Amoklauf in Winnenden. In dem konkreten Fall war es so, dass der Täter sich innerhalb eines Gebäudes befunden hat. Das heißt, die Polizei konnte nicht einsehen, was in dem Gebäude vor sich geht. Sie hatte keine Sensoren, die ihnen die Informationen geliefert habe, die sie gebraucht hätten. Ich kann auch nicht einfach hineingehen in das Gebäude, weil ich Leute gefährde, dadurch, dass ich nicht weiß, was ich auslöse. In welcher Situation befindet sich jetzt gerade die Schüler? Auf der anderen Seite war es wirklich der Fall, dass die Schüler in den Klassenräumen, wie sie sich verschanzt hatten, über Web 2.0 Informationen abgegeben haben zur Tatzeit über die Lage vor Ort. Heißt ganz konkret, auf dem Flur vor unserem Klassenraum wird geschossen oder der Täter bewegt sich weg oder wir sind hier im Klassenraum XY und haben uns eingeschlossen. Solche Informationen sind im konkreten Fall unheimlich wichtig, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, auf Seiten der Polizei zum Beispiel. Gerade Bilder und Videos, YouTube und Flickr, bieten hier einen enormen Mehrwert für gerade Feuerwehrmänner, die nicht angewiesen sind auf die Beschreibung eines möglicherweise Laiens, der jetzt einen Rauch sieht und beschreibt, hier brennt's. Das richtig jetzt einzuklassifizieren, ja, was für eine Brandstufe ist das hier? Wenn ich jetzt aber ein Bild habe von der aktuellen Situation vor Ort, dann kann ich als Experte eine Einschätzung treffen. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber einem textuell abgesetzten Notruf. Es ist in gewisser Weise eine Erweiterung der Sensorik, die wir hier eigentlich bekommen. Wir haben einen riesigen Raum um uns, die Welt, unsere Gesellschaft, die Städte, die Infrastruktur, die bevölkert ist mit Menschen. Und diese Menschen offerieren uns jetzt quasi über das Web 2.0, wenn sie denn mobile Endgeräte haben und gewillt sind, Informationen über ihre Umwelt preiszugeben, laufend über das, was um sie herum passiert. Was bei einer Wetterstation die Fühler für Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur sind, sind bei den neuen Forschungsansätzen die Menschen, wie sie Facebooken und Twittern, die Fühler für gesellschaftliche Prozesse. Der Unterschied zu den Wettersensoren ist der, dass sich die gesellschaftlichen Daten im Peta-Bereich bewegen, also so üppig sind, dass man sie sich nicht mehr einzeln ansehen kann. Früher hieß der Lösungsansatz Data Mining, also Datenbergbau. Die Informatik versprach noch in den 1990er Jahren, mit diesem statistischen Herumwühlen in unstrukturierten Datenhaufen alles finden zu können. Heute wirkt der Begriff wie aus einer vergangenen Zeit der Mega- und Gigabytes. Der Begriff Data Mining hat tatsächlich eine schillernde Geschichte und steht in manchen Marktsegmenten heute für eher einfache Produkte des Durchforstens von Daten und hat deswegen in der Wissenschaft vielleicht etwas an Reiz verloren. Stefan Wrobel. Typisches Beispiel für Data Mining. Ich bin Bierbrauer, merke, ich verkaufe weniger Bier als vor einem halben Jahr. Sehe der ausgedruckten Umsatzliste zwar an, dass es möglicherweise mit der Kneipe Blauer Enzian zu tun haben könnte, aber ich sehe nichts Genaues. Also gebe ich dem Rechner die Buchführungsdaten und frage, wie viel Bier in welchen Kneipen genau verkauft wurde. Und der Computer wirft mir eine Grafik auf den Bildschirm, wo der Balken vom Blauen Enzian tatsächlich seit genau 5,5 Monaten sehr niedrig aussieht. Ich klicke auf den Balken, das Data Mining Programm zoomt in die Statistik des Blauen Enzians hinein und siehe da, dort fließt das Bier prima, nur zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr knickt die Kurve steil ein. Also rufe ich, der Bierbrauer, im Blauen Enzian an und frage, was macht ihr eigentlich zwischen 7:30 und 9? Was sollen wir denn da machen? Genau, was sollen wir da zwischen 7:30 und 9 immer machen? Das ist die Standardantwort. Das unschuldige Schulterzucken vergeht, wenn der Brauer die Data-Mining-Kurve mit dem Knick an den Kneipenwirt rüberfaxt. Der sagt dann so etwas von der Art. Ach stimmt, aber das war doch nur... Zwei, dreimal. Nein, es war eben nicht nur zwei, dreimal, dass der Wirt nach hinten verschwand, weil er Lustigeres zu tun hatte, als am Tresen Bier zu zapfen. Die Sache mit der Zensi oder wie sie heißt, dem Heuschober oder wie er heißt, läuft schon seit gut 5 Monaten. Aber nicht am Donnerstag. Genau, Data Mining sagt, nicht am Donnerstag. Da ist nämlich die Zensi bei ihrem Volkshochschulkurs über Goethe. Um Strukturen in den vielfach größeren Datenmengen der sozialen Netze zu erkennen, muss man das rein statistische Verfahren des Data Mining vergessen. Man braucht neue Methoden. Philipp Heim von der Universität Stuttgart. Wie kann ich es schaffen, als Einsatzleiter in diesen riesigen Web 2.0 Datenmengen genau die Informationen herauszubekommen, um die Situation vor Ort so einzuschätzen, dass ich die richtigen Aktionen treffe und Schaden vermeide. Da kommt jetzt das Semantic Web ins Spiel. Das ist quasi der Versuch, das Wissen, das die Menschen quasi angesammelt haben, in einer Weise abzulegen, in der eine eindeutige Bedeutung zu den Informationseinheiten mitgeliefert wird. Ein Beispiel. Das semantische Netz lässt die beiden Worte Essen und Essen nicht einfach so stehen, sondern sagt, das eine ist die Stadt Essen, das andere ist das, was wir essen. Es stellt dann Beziehungen zwischen Begriffen her, etwa die Stadt Essen mit der Nachbarstadt Bochum oder Tofu-Gerichte mit der chinesischen Küche in dieser Stadt. Und dann wieder eine Verbindung zu Shanghai, wo es auch solche Gerichte gibt. An diesen semantischen, also inhaltlichen Beziehungen bauen Informatiker schon seit 10, 20 Jahren herum. Jetzt aber entsteht erstmals ein fast dringender Bedarf nach einem solchen Giant Global Graph, einem riesigen, alles umspannenden Vernetzungsbaum. Stefan Wrobel bringt ein Beispiel, wie ein Smartphone, also ein internetfähiges Handy, sich in eine alltägliche Entscheidung einmischen kann, weil im Hintergrund so ein Giant Graph aktiv ist und mit semantischen Methoden individuell gefiltert wird. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem Supermarkt vor dem Leberwurstregal. Mein Smartphone weiß jetzt vom Ort her, wo ich bin, in einem Rewe-Supermarkt. Vielleicht erkennt die Kamera, wovor ich stehe. Möchte ich dann googeln nach Leberwurst-Konkurrenzangebot? Nein, ich möchte, dass mein Handy automatisch weiß, dass jetzt interessante Angebote von Lidl aus dem Markt um die Ecke relevant wären, die vielleicht dasselbe Produkt günstiger anbieten. Oder dass ich vielleicht die Ernährungsinformationen jetzt sehen möchte. Oder dass ich Informationen sehen möchte über den Hersteller, der diese Leberwurst hergestellt hat. Oder. Ich freue mich darüber, wenn die semantischen Verknüpfungen automatisiert die richtigen Informationen zu Tage fördern. Das ist, wie Sie vielleicht gemerkt haben, keine Sendung über Datenschutz, Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung, obwohl gerade die Ausweitung von Daten des Petabyte-Zeitalters genau dem gefährlich wird. Mein leberwurstberatendes Handy ist ja nicht so unschuldig, es funkt meine Daten geradezu gierig zu anderen Leberwurstherstellern. Und mein YouTube-Live-Video von einer brennenden Scheune, welches einen Feuerwehreinsatz auslöst, kann mir zum Verhängnis werden. Vielleicht wollte ich ja nur einen Spaß machen und habe zwei Clips aus einem alten Actionfilm hintereinander gesetzt. Semantische Auswertungen im Petabyte-Zeitalter werfen massive Datenschutzprobleme auf. Schon der Besuch des Bierbrauers beim Blauen Enzian war datenschutzmäßig grenzwertig. Ja? Ja. Wo waren wir? Bei den Petabytes. Wir sind im Petabyte-Zeitalter. Es gibt ja aktuelle Studien, dass im letzten Jahr, 2010, der Zuwachs an digitalen Daten in der gesamten Welt ein Zettabyte beträgt. Petabyte sind wir ja bei 10 hoch 15, Exa 10 hoch 18. Zeta ist eine Vorsilbe, die uns noch nicht so geläufig ist. Da müssen wir uns, glaube ich, noch dran gewöhnen. Ist dann eben 10 hoch 21. Es ist sicher nur eine Frage, ja, des Zählens, wie viel Petabytes in den verschiedenen Internetplattformen enthalten sind. Also da sind sicher Mehrfaches dieser Datenmengen vorhanden. Ist ja auch absehbar, ja, dass wir in einigen Jahren da durchaus wahrscheinlich auch Petabyte lokal abspeichern werden. Wenn wir jetzt über Petabyte reden, dann sind es durchaus Datenmengen, die anfallen, zum Beispiel im Bereich der Simulation in Höchstleistungsrechenzentren. Da ist es, glaube ich, jetzt Standard, dass Maschinen, die jetzt gekauft werden, in den Höchstleistungsrechenzentren in Deutschland und weltweit, sowas wie ein Petaflop, ja, also Fließkomma-Operationen pro Sekunde haben. Und man kann sich leicht vorstellen, wie viel Daten die pro Sekunde dann letztendlich erzeugen. Es ist gerade auch so, dass im Bereich des Höchstleistungsrechnens in USA eigentlich schon die nächsten drei Größenordnungen angesprochen werden. Dort spricht man von Exascale Computing, also das Ziel, Rechner zu bauen, die in Zukunft für große Anwendungsprobleme ein Exaflop, also Rechenleistung, die auch für reale Weltprobleme aufrechterhalten wird, zu generieren. Die Spezialität von Thomas Ertl ist die Visualisierung, also wie man große Datenmengen betrachtet, um sie zu verstehen. Jeder Forschungsbereich wird umso datengieriger, je größer die Speicher und je schneller die Rechner sind. Beispiel Schichtbilder in der Medizin. Das einzelne CT-Bild ist heute viel schärfer als früher, viel höher aufgelöst. Man fährt damit viel feiner durch den Körper, durch das Volumen, erzeugt also ein Vielfaches einzelner Schichtbilder Und die wollen die Radiologen nun auch noch am PC, an der medizinischen Workstation, mit einer normalen Computerspielegrafik in Bewegung sehen. Der Zeitraum, den sie brauchen, um so ein medizinisches Volumen zu scannen, der fällt eben jetzt auch unter den Minutenbereich. Und dadurch ist man in der Lage, sozusagen Volumina zeitabhängig zu analysieren. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Chirurgie an der Lunge. Und noch besser ist das Herz zum Beispiel. Ja, also man will sozusagen einen Herzschlagzyklus zeitlich hoch aufgelöst sehen, also wie das Herz sich vergrößert, wie der verkleinert, wie das pumpt. Und dazu muss ich im Prinzip von diesem Volumen des Herzens, ja, vielleicht 20, 30 Volumina pro Minute oder dann noch etwas kürzer aufnehmen. Und dann sind wir natürlich sofort, haben wir eine Dimension mehr. Wir haben dreidimensionale Daten, die in der Zeit sich ändern. Das heißt, die Visualisierung von vierdimensionalen Datensätzen, also typischerweise 3D plus Zeit, das stellt uns vor neue Anforderungen, denn die Bandbreitenprobleme in unseren heterogenen Rechnersystemen bleiben bestehen. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, diese Daten schnell genug zur Grafikkarte zu bringen. Lokal können wir sie nicht abspeichern. Ja, das heißt, da ist wieder Datenanalyse gefragt, um vielleicht zu kompakten Datenrepräsentationen zu kommen, die sich vielleicht wieder auf der Grafikkarte verarbeiten und darstellen lassen, ohne dass dort alle Rohdaten von dieser zeitabhängigen Volumensequenz hinterlegt werden müssen. Heikle Themen, die erst das Petabyte-Zeitalter aufwarf, spricht Thomas Ertl hier an. Irgendwie haben uns diese riesigen Datenmengen kalt erwischt. Die in den letzten Jahren oft unterforderten Personal Computer scheitern nun auf der ganzen Linie. Das erste heikle Thema ist der Speicherplatz. Wir haben nicht mehr den Luxus, die Datenmengen, die die Sensoren anliefern, erst einmal in Ruhe abzuspeichern und später anzugucken. Die CTs und MRTs schreiben beim Fotografieren des Herzschlags handelsübliche Terabyte-Festplatten in wenigen Minuten komplett voll. Das heißt, man muss schon auswählen, was will man denn eigentlich abspeichern. Und dieses Auswählen richtet sich natürlich nach einer Fragestellung. Ich kann nicht einfach sagen, alle Bits werden einmal auf eine Platte geschrieben, sondern ich muss wissen, was ich dann später mit diesen Daten anfangen will. Womit den Informatikern, die natürlich überhaupt nicht dafür ausgebildet sind, die Rolle der Archivare zukommt, Daten sinnvoll auszuwählen. In der Ausbildung von Archivaren und Dokumentaren ist das ein zentrales Thema. Denn zum Beispiel kann ein Zeitungsarchiv nicht jede Zeitung aufheben. Da wäre der Keller im Nu voll. Die historisch relevanten Daten, wie zum Beispiel die aus sozialen Netzen, werden wegen ihrer Menge unwiederbringlich verloren gehen. Wir werden in 10 Jahren vielleicht noch unsere alten Kontoauszüge beim Online-Banking abrufen können, nicht aber die zarte Anbahnung der Liebe zwischen Freundin A und Freundin B in Facebook. Wozu auch? Wozu nicht? Informatiker sieben die Daten mit relativ alten Statistikalgorithmen und Stichprobentechniken aus. Das hängt damit zusammen, dass sie neuere Konzepte wie das semantische Web den aktuellen Rechnern und ihren Herzen, den Cores, nicht aufhalten können. Jeder, der heute einen Rechner kauft, weiß, dass der einzelne Core da drin nicht mehr sehr viel schneller läuft als vor vielleicht 3-4 Jahren. Das heißt, wir sind irgendwo um die 3 Gigahertz. Ja. Das, was zugenommen hat an Rechenleistung, ist Parallelität. Also es sind eben 2-Core-Systeme oder 4-Core-Systeme. Also wie viel Rechenkerne arbeiten in parallel an dem Problem. Aber dieses klassische Paradigma, dass ich eben zum Beispiel jetzt 4 Prozessorkerne zur Verfügung habe und 4 unterschiedliche Tätigkeiten, Tasks, ja, wie wir in der Informatik sagen, auf diesen zum Laufen bringe, die dann ab und zu synchronisieren. Dieses Konzept wird sicher nicht skalieren auf zukünftige Rechnerarchitekturen, wo wir eben Tausende von Rechenkernen oder gar Millionen von Rechenkernen gleichzeitig bedienen müssen. Beispiel Windkanalsimulation in der Autoindustrie. Statt einen Prototypen zu bauen und in einen echten Windkanal zu stellen, erzeuge ich ein 3D-Modell des Autos im Computer und überziehe es mit Partikeln, die den Wind bei der Fahrt darstellen sollen. Klassisch wäre, dass so ein paralleles System die Daten, die in allen Knoten berechnet wurde, irgendwo in zentraler Stelle sammelt und in eine Datei schreibt und das dann ein Visualisierungsprogramm diese Datei einliest und am Bildschirm darstellt. Also quasi erstmal eine Gigabyte-Festplatte mit Daten vollschreibt. Ja, sagen wir mal eine Petabyte-Festplatte, ja, mit Daten vollschreibt. Das funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Zum einen sind wir in vielen Bereichen der Simulation schon so weit, dass die lokal in diesen parallelen Systemen erzeugten Datenmengen so groß sind, dass sie gar nicht mehr weggeschrieben werden können. Sie müssen also schon vor Ort, sage ich mal, vorverarbeitet werden. Im Sinne der Visualisierung hieße das zum Beispiel Merkmale extrahieren, lokal einen Wirbel zu verfolgen. Auf der anderen Seite. Und nicht aufs ganze Auto zu gucken. Und nicht aufs ganze Auto zu gucken. Dann müssen natürlich aber diese Komponenten, also wie wird der Wirbel, der ja an der Vorderscheibe entsteht, wie setzt sich der übers Dach fort? Ja, das sind Komponenten, die auf unterschiedlichen Prozessoren gerechnet wurden und die müssten dann über das schnelle Netzwerk von solch einem heterogenen Rechnersystem dann entsprechend kombiniert werden. Und was passiert, wenn ich jetzt den Wirbel entdecke an der Stelle? Der ist ganz unangenehm. Und jetzt nehme ich den Außenspiegel und biegt den ein Millimeter an der Ecke runter. Das wäre ja genau die Idee von, ja, der Begriff ist sicher Virtual Prototyping. Ja, ich will virtuelle Prototypen im Rechner entwickeln. Und die Zielvorstellung wäre schon, dass man diese zukünftige Generation von Exascale-Rechnern, dass die so leistungsfähig sind, dass ich industriell relevante Probleme, also die Strömung um ein Fahrzeug herum, eben nicht auf einem Rechensystem rechne, was eine Nacht dafür braucht und am nächsten Vormittag kommt der Ingenieur und schaut sich das in der Visualisierung an, sondern dass ich interaktive Manipulationen der Randbedingungen ermögliche. Also zum Beispiel das von Ihnen beschriebene Beispiel, ich ändere die Geometrie des Fahrzeugs ein bisschen. Ich ziehe entweder die Motorhaube nach oben oder ich verbiege den Spiegel ein bisschen, setze die Strömungsberechnung wieder an und sehe instantan in der Visualisierung, welchen Einfluss das auf das Strömungsverhalten hat. Das heißt, wir leben heute in einer Ära, wo die Speicher zu klein sind, man also erfasste Daten wegwerfen muss und man auf gespeicherte Daten gar nicht mehr gucken kann, weil einem die Zeit fehlt. Und wir leben in einer Ära, wo die Rechner eigentlich viel mehr rechnen könnten, wenn man sie zusammenschaltet, aber die bewährten Programme der Statistik, der Simulation, der semantischen Netze nutzen die massive Parallelität der neuen Rechnersysteme nicht aus. Ein übergeordnetes Programm, was bestehende Software automatisch auf beliebig große Multicore-Maschinen parallelisiert, ist eine schöne Idee. Aber es gibt laut Thomas Ertl keinerlei Ansätze dazu. Während es uns so leicht fällt, Dinge gleichzeitig zu tun. Nur euch Frauen. Beispiel ist, ich gebe eine Suchanfrage zum Beispiel bei Google ein. Steffen Koch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Thomas Ertl in Stuttgart. Dann bekomme ich mitunter Millionen Treffer. Der Doktorand wertet die riesigen Datensätze des Europäischen Patentamts aus. Ich würde meinen, dass den normalen Webnutzer die ersten Treffer interessieren. Also es gibt kaum Leute, die sich noch Seite 2 und 3, geschweige denn 10 aufwärts anschauen. Das Interesse alle wichtigen Patente zu finden, ist natürlich ungleich höher, denn wenn ich ein wichtiges Patent nicht betrachte und aufgrund dessen meine eigene Forschung in die Richtung vorantreibe und damit das Patent verletze, kann das natürlich enorme ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen. Steffen Koch erinnert an einen Prozess um einen kanadischen Handyhersteller mit einem Streitwert von einer halben Milliarde Dollar wegen so einer Patentverletzung. Koch nutzt die öffentlich zugänglichen Patentdaten aber nicht nur, um solche Fälle auszuschließen, sondern auch, um weiße Flecken zu finden. Das System arbeitet nämlich auch semantisch, also mit Sinnzusammenhängen, und schlägt dem Benutzer dann Gebiete vor, die sich näher kommen, wo Patente entstehen könnten. Ein Handy, mit dem man surfen kann. Gibt's ja schon. Und nun wird das Thema ganz groß. Wir haben das Vergnügen, dass wir bei der Deutschen Digitalen Bibliothek für die technische Realisierung des Angebotes zuständig sind, dass alle deutschen Kultureinrichtungen und ihre digitalen Bestände vernetzen soll und wird. Der erste Prototyp wird Ende des Jahres zur Verfügung stehen und so in der Endausbaustufe sollen dann 30.000 Kultureinrichtungen in Deutschland vernetzt sein und ihre Bestände über die Deutsche Digitale Bibliothek anbieten können. Ein mehr als gigantisches Vorhaben, was Stefan Wrobel vom Fraunhofer-Institut IAIS in St. Augustin hier umsetzt. Ist die Steigerung von gigantisch jetzt vielleicht petantisch? Man schätzt, dass circa 2-5% des deutschen Kulturguts erst digital erfasst sind in den unterschiedlichen Einrichtungen. Passen die auf eine Terabyte-Festplatte, die ich mir für 99 Euro kaufen kann? Nein, man rechnet hier mit Beständen, die in den viele Petabyte-Bereich hineingehen werden. Das heißt, da werden Sie schon ganz schön viele Festplatten brauchen, denn Sie müssen sich klar machen, es handelt sich um Kulturgut, nicht nur klassische Texte, die also relativ kompakt gespeichert werden können, sondern natürlich auch viele Bilddokumente, Videodokumente, Musik bis hin zu dreidimensionalen Gegenständen, die mit einer großen, großen Zahl von Messpunkten erfasst werden. Da kommen also wirklich große Datenbestände zusammen. Stefan Wrobel spricht von nationalen Kulturdatensammlungen. Was wird das für ein Rechenspaß werden, wenn man die erst einmal inhaltlich miteinander verknüpfen will? So wie heute im kleinen Doktorarbeiten auf semantische Ähnlichkeiten hin verglichen werden, wird es nicht gehen. Aber grundsätzlich geht die Reise dahin. Thomas Ertl. Man hat sich doch sehr stark an natur- und ingenieurwissenschaftlichen Daten entlang gehangelt, sage ich mal. Inzwischen gibt es ja solche, im amerikanischen Sprachraum der Begriff der Digital Humanities, also ja, also die sozusagen digitale Geisteswissenschaft. Und das ist, denke ich, in vielen Bereichen erst am Anfang. PETA ist die Vorsilbe, die aktuell die Größenordnung kennzeichnet. Aber wenn wir uns in 2 Jahren wieder zum Interview treffen, dann reden wir möglicherweise schon über EXA und in einigen Jahren weiter dann über CETA. Also nicht von gigantisch auf petantisch, sondern auf exantisch, was fast ein bisschen exaltiert klingt. Und zetantisch irgendwie nach Tante. Ist was gegen Tanten? Nö. Aber zetantisch sollte doch mächtig sein, während tantisch... Ich finde tantisch eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, kommt drauf an. Ich weiß nicht genau, was... Exatantisch, oder? Unbedingt. Gigapenta-exatantisch. Nein, sag doch. Peta... Megatantisch. Zetantisch. War zetantisch oder petantisch oder... Zeta-peta-exantisch. Das Petabyte-Zeitalter. Suchen und finden bei 10 hoch 15. Von Maximilian Schönherr. Neflantisch. Zitter. Peter. Exantisch. Redaktion Gerd Pasch. Sternzeit. 9. Oktober. Jupiters Kehrtwende. Ab etwa 21 Uhr steigt am Osthimmel der helle Jupiter im Sternbild Widder empor. Er ist etwa 5-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und braucht rund 12 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. In der Frühphase des Sonnensystems war dies vielleicht anders. Neue Modellrechnungen zur Planetenentstehung deuten an, dass Jupiter sich der Sonne vorübergehend auf weniger als ein Drittel seiner heutigen Entfernung genähert haben könnte. Die Simulationen, an denen auch Wissenschaftler der Sternwarte Nizza mitgewirkt haben, sollten vor allem eine Erklärung für die geringe Größe des Planeten Mars liefern. Dass Mars verglichen mit Venus und Erde so klein ist, ließe sich zum Beispiel verstehen, wenn Mars frühzeitig von der Zufuhr weiterer Planetenbausteine abgeschnitten worden wäre. Dazu hätte die äußere Grenze der für den Nachschub zuständigen Scheibe aus Staub und Gesteinsbrocken ab einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der damaligen Marsbahn verlaufen müssen. Wie die Rechnungen zeigen, driftete der noch junge Jupiter im Wechselspiel mit der auch ihn umgebenden Gas- und Staubwolke langsam nach innen. Dabei drängte er die äußere Grenze der sogenannten Akkretionsscheibe ebenfalls sehr weit nach innen. Der weiter außen entstehende Saturn folgte erst später, dafür aber umso schneller nach. Er gelangte schließlich auf eine zu Jupiterbahn resonante Bahn. Und so konnte die nach innen gerichtete Bewegung von Jupiter gestoppt und umgekehrt werden. Beide Planeten entfernten sich fortan wieder langsam von der Sonne und landeten schließlich dort, wo wir sie heute beobachten. Forschung aktuell. Programmtipp. Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. Ich fand es ein tolles Buch. Es ist ein interessant zu lesendes Buch. Es hat mir Spaß gemacht, es zu lesen. Also es ist auf jeden Fall kein Sachbuch, in dem man einen Überblick erhält. Es ist ein Sachbuch, das sehr persönlich geschrieben ist. Wissenschaft zum Nachlesen. Das Sachbuchtrio des Deutschlandfunk diskutiert, was sich zu lesen lohnt. Pointiert, kompetent und unterhaltsam. Von diesen Argumenten ist in diesem Buch nicht viel zu lesen. Besonders schön fand ich sein letztes Kapitel. Ich habe das Buch nach 150 Seiten doch recht frustriert zur Seite gelegt. Auslese am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr. Deutschlandfunk.